das ohne Mikro auch reicht das? Ja, natürlich. Wo sagst du mal zu diesen Behauptungen? Genau so habe ich verstanden, nämlich aus Obszönität der absoluten Luxusklasse für jenen, die schon alles haben und deren größtes Problem darin besteht, sich von jenen zu unterscheiden, die sich mit stupiden Sonderangeboten zufrieden geben müssen, weil sie sich sonst nichts leisten können, finanziell oder intellektuell. Alles ist da. Sprachliche Qualität, das Gewürz der Blasphemie, der diskrete Charme der Balance zwischen sublimierten Zahn und Masosex, Todessehnsucht, Todesangst. Am Geschmack der Äußern erkennt sich der verfeinerte Bau. Von wem ist das? Aus welcher Zeit? Wien. Thüringer Nachrichten. Wo? Wien, ja. Die sollten dich auch nicht interessieren. Sie interessieren mich auch nicht, aber mich interessiert mal deine Haltung zu diesem Text. Und das hat jetzt mit Erzählung nichts zu tun. Ich nehme es mal einmal ernst und antworte dir mal. Ich kann sowas nicht ernst nehmen. Was ist falsch daran? Das ist Feuilleton. Es muss nicht falsch sein, aber es interessiert mich nicht. Und warum? Was ist da so anders an dem Stück? Was der Feuilletonismus, der das behauptet. Du wolltest immer von Inhalten ausgehen. Das ist langweilig. Und da kommst du nicht an die Form. Und du musst an die Form kommen, sonst kannst du es nicht. Und was verstehst du unter Form? Das kann man auch nicht allgemein sagen, das kann man nur konkret sagen. Dann versuch mir mal zu erklären, was für dich jetzt ein Unterschied ist zwischen Inhalt und Form in Bezug auf so eine Behauptung. Weil der Inhalt ist auswechselbar. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass das dieselbe Struktur hat wie Mauser, du kannst also dieses Spiel durchspielen, und es gehört zu den Stücken wie Mauser und Oase, kannst das durchspielen mit den Inhalten von Mauser. Und du kannst es zum Beispiel erst mal sehen, das war Quartett, die Inszenierung in Köln war Quartett mit dem Text von Mauser. Und genauso kannst du es umgekehrt machen. Und das ist das Interessante. Weil hier wird ein Spiel gespielt wie in Mauser, aber wo die politischen Energien sich nur noch in den menschlichen Beziehungen entladen und nur noch in menschlichen Beziehungen, also in den engsten Beziehungen, sich gegeneinander entladen. Weil es keine politischen Ziele oder Programme oder Inhalte mehr gibt. Insofern stimmt das, aber es ist nicht ausreichend. Ja. Weil das ist moralisch und geschmäcklerisch. Es geht ja nicht jetzt um die Moral. Also in Quartett, das ist, ich meine, es ist nur zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich meine, Mauser ist eine ganz andere Geschichte. Sie stellt zur These ein Problem, das politisch ist. Nee, da ist auch keine These. Es ist der gleiche Mechanismus, das gleiche Spieluhr, wenn du willst, das gleiche Spielbuch. Nur dass hier, dass hier keine Politik als Tätigkeitsfeld mehr gibt, ist das Neue. Deswegen steht ja auch davor. Ja, guck mal, wenn wir uns jetzt mal abstrahieren davon, dass es Politik gab oder nicht gab, jetzt kommt ein Marsmensch und liest ein Stück. Der hat keine blasse Ahnung, was du für Stücke vorher geschrieben hast, wo du lebst, was du machst. Was glaubst du, würde er das lesen? So sie da rauslesen. Er wird da rauslesen, dass da eine Gesellschaft am Ende ist, dass eine Politik am Ende ist, dass eine Geschichte am Ende ist und dass es da rauslesen. Und dass auch die Religion am Ende ist. Na, was setzt du dagegen, dass das alle betrifft? Das können doch wirklich Privilegierte sein. die nichts, also erstmal von diesen vulgären Behauptungen. Privilegiert, ob hüben oder drüben, das spielt überhaupt keine Rolle. Also Leute, die überhaupt um nichts mehr zu kämpfen haben, außer sich selbst gegenseitig zu zerfleischen. Was ist das, was diese Behauptung kein Bein setzt oder sie widerlegt? Warum ist sie widerlegt? Nein, ich frage dich nur, also was haben also zwei Leute, die mit allem ausgestattet sind, mit dem normalen Leben von anderen zu tun? Ja, ich glaube, das ist ein sinnlose. Nee, mich interessiert sie auch nicht. Aber du kannst das Stück in Uruguay natürlich, oder musst du es anders machen, oder in Portugal als in Westdeutschland und hier wieder anders und in Ungarn anders. Du nimmst doch erstmal als ein Theaterstück. Wie fällt zu solchen Sachen nichts mehr? Ich will ja nichts, was dabei rauskommt, aber mich interessiert wirklich was. Das weiß ich doch nicht. Ich bin nicht der Letzte, der das weiß. Ich schreibe das. Also bin ich der Letzte, der danach fragen darf. Absolut. Das geht mich doch nichts an. Ich schreibe das. Wenn ich das wüsste, könnte ich es nicht schreiben. Das weiß ich. Das weiß. Ich kann da natürlich was erfinden jetzt. Und auch das ist völlig beliebig genauso, was ein anderer erfindet. Das hat nichts mit der Struktur selbst zu tun. Das ist ein Inszenierungsproblem schon. Ich würde zunächst mal davon ausgehen, dass es fünf Teile hat. Und wir können zusammen ausfinden, was die fünf Teile sind. Und wie die sich zueinander verhalten. Was würdest du es von dir aus? Na, der erste Teil ist dieser Monolog von der Mathieu. Der zweite Teil ist der erste Dialog zwischen, also ein wirklicher Dialog zwischen Mathieu und Valmont. Der zweite Teil ist das. Das weißt du auch nicht. Das weiß ich, aber ich möchte das mal wissen. Ich weiß nicht, ob man mit fünf hinkommen kann. Du kannst auch das natürlich als ersten Teil nehmen. Also den Monolog von der und den ersten Dialog zwischen beiden. Das wäre so die ganz konventionelle Exposition. Und da sind alle Motive schon angegeben, um die es nachher geht. Da ist das mit der Torel, ist klar, ist vorbereitet, das mit der Nichte auch. Dann kommt die Sache mit den vertauschten Rollen. Dann kommt so ein Leerlauf, hier Sätze lang. Und das ist sehr wichtig, glaube ich. Also dieses Rollenspiel geht bis hier. Ne? Mhm. Und hier treten sie raus aus dem Rollenspiel. Das ist sowas, was der Wilson zum Beispiel New Play nennt, was, glaube ich, ein amerikanischer Terminus ist für so Gelenke. Also das ist ein Gelenk zwischen zwei Teilen oder zwischen zwei Stücken oder zwei Abgängen. Das ist dieser, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, fort zu ein bisschen spielen wir was weiter. Ist ganz wichtig, dass man das macht. Dann kommt die Geschichte mit der Nichte. Ja, die geht eigentlich bis hier, wo die Pause kommt. Dann kommt wieder ein New Play, was aber jetzt schon einen anderen Charakter hat. Zum Austreten. Und dann kommt der Schluss. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile wir haben. Ich gucke mal. Wenn wir den Monolog als ersten Teil nehmen. 1, 2, 3. vier, fünf, ja. Fünf Teile und diese zwei Gelenke dazwischen. Und davon würde ich erstmal ausgehen und dann feststellen, wie lang die Teile sind und wie der Rhythmus der Teile, das rhythmische Verhältnis der Teile zueinander ist. Was meinst du jetzt unter Rhythmus? Na, welcher Teil ist langsam, welcher ist schnell? Und welcher wird schneller, welcher wird langsamer? Ich glaube, dass das viel wichtiger ist als so ideologische Interpretation. Das meine ich nicht. Ich wollte deswegen was ganz anderes. Ich habe nicht vor, zu ideologisieren. Das lenkt nur von der Arbeit ab. Mache ich darüber. Ja, das ist ziemlich so. Also der erste Teil ist die Frau allein, eine Frau allein. Dann Mann und Frau, der zweite Teil. Lassen wir die Gelenke jetzt weg. Dann kommt Mann, Frau vertauscht. Das ist der längere Teil, das ist auch der schwierigste wahrscheinlich, der längste Teil. Der dritte. Dann kommt diese Sache mit der Nichte, das ist der Mann und die Frau, die eine Jüngere spielt. Und dann ist wieder Mann, Frau vertauscht im Schlussteil. Gibt es auch von sechs Teilen, dementsprechend. Ja, 6 ist keine dramatische Zahl. Also ich weiß. Wenn du zwei Zwischenspiele hast, dann hast du einen dritten. Das sind 7 Teile. Aber das sind wohl Gelenke. Und das erste Gelenk ist nach dem dritten Teil. Ne? Und das zweite nach dem vierten. Ne? Also das ist eingerahmt, der vierte Teil von diesem Gelenk. Und dann ist bei dem, wenn du davon ausgehst, das erste Gelenk bis so. Also das mit dem, was ist, spielen wir was weiter. Ja, das ist so ein Versuch zurückzugehen, also so, da kommt die Jugendgeschichte. Sie spielt die junge Frau und er wirft sich auf die Jugend und so. Ne? Und das zweite Gelenk ist die Drehtür zum Ende, zum Tod, ne? Das ist die andere Richtung. Also das erste ist so ein Zurück ins Paradies. Und das zweite ist vorwärts in die Hölle. Und ich glaube, damit kannst du was anfangen mit solchen Aufteilungen. Und das kannst du dann auch dreimal spielen. Das ist mir klar. Ich weiß nur nicht, warum ich so einen Widerwillen gegen das Stück. Na, du hast keine Lust, das zu machen auch. Nicht unbedingt. Und was wird sich in mir gehen? Ich habe einfach ein Bedürfnis nach etwas, was außerhalb des Textes liegt, vielleicht dadurch provoziert worden ist. Aber das ist sowieso klar, dass ja nicht das stattfindet, was gesagt wird. Oder man muss einen Zugang zu den Genuss des eigenen Todes. Ja, du kannst zum Beispiel, das ist jetzt die platteste Ebene, aber vielleicht kannst du da was finden, vielleicht auch, wenn da dauernd junge Paare vorbeitanzen will, während der ganzen Sache. Ja, jetzt nur als ich hab dir erzählt, was ich vorhabe in dieser Zeit. Aber das weiß ich nicht, wie ich das anbauen soll. Was meinst du? Eigentlich zwei ganz junge Menschen, die das Spiel spielen. Ich glaube, ich muss dann aber. Was versprichst du dir das? Das ist eine Chance für das Leben zu nehmen, um diesen Dreck abzuholen. Andere Frage ist natürlich nur Pain. Und das Gefühl, das Widerwillen, das ich habe, das Kotzen, was mich überfällt dabei, kann sehr produktiv werden. Also wenn man es irgendwie schafft, die Leute zum Kotzen und zum Lachen. Weil das kann natürlich nicht dadurch rauskommen, dass Sachen ausgesprochen werden, die sonst verdrängt werden. Und wieso muss man da kotzen? Und deswegen stimmt das mit der jungen Besetzung, glaube ich. Nämlich sehr gute Schauspieler. Weil die verdrängen es, die wissen es nicht. Und das heißt Dreck. Da ist nichts, was nicht in jedem Menschen eine Möglichkeit vorhanden ist. Meine ich. Aber es wird benannt. Das ist das, was. Ja, ich meine es jetzt nicht moralisch. Das ist einfach sein Kotzen über sich selbst, dass man sowas macht, dass man sowas deckt, dass man sowas fähig ist. Und aus welchem Maßstab? Auch nur aus einer Erziehung, die falsch war. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist es vernichtend. Einfach lebensfremdlich. Und ich meine nicht jetzt den Schuss, das ist schon fast an meinem Verhältnisschuss. Er ist dort auf der sechsten Reihe und ich habe Krebs. Wenn er die ganze Konstellation des Lebens dann geht auch mal so ran, es geht jetzt nicht um Urteile. Es gibt auch kein Urteil, ich sag's dir nur. Geht doch mal so ran, versuch dir doch mal ein Konzept zu machen oder auszudenken. Wenn du das als Film machen würdest, wo du zunächst mal nur diese zwei Schauspieler hast, mit der Vordergrundhandlung und das, was hier als Resümee aufgeschrieben ist. Und dieses skelettierte Leben, was du meinst, dass das jetzt auf einer Erinnerungsebene wieder Fleisch ansetzt. Was will ich meinen? Das ist ein bisschen. Du kennst diese, gibt es ein Bild von Daniel, die über den jüngsten Tag, also Auferstehung der Tod, das ist auch ein altes Motiv, wo die noch und so wieder Fleisch ansetzen und das dann das rückwärts der Vorgang des Verfaulens oder sterblichen Verfaulens rückwärts. Das wäre an sich die Bewegung einer Erziehung. Das war ähnlich, was der Matthias sagt, was den Raum betrifft, die Vorstellung, dass es anfängt, der Turmbunker, oder im Bunker und aufhört im Salon, dass also immer mehr reingestellt wird. Und dass also du eine Erinnerungsebene hast, wo alles das da ist, was hier nur noch als Skelett vorkommt. Das will ich meinen. Ich habe dir schon gesagt, meine Vorstellung von dem ganzen war, also wie ich die Figuren lese, ist, dass das alles am Anfang voll ist und behängt ist. Und am Ende sind die Menschen und die Spiele. Ja, ich weiß eben nicht, ob das nicht im Grunde eine Illustration ist. Multipliziert nicht. Also so ein Spielkabinett, also ein Spiegel-Kabinett.